Hat so ein Leben Sinn? Genau genommen. Kurt Schmidt, die Antwort. Rede. Wie? Denkt an die, die nach euch kommen. An Sie. Achtung, Achtung, meine Damen und Herren. Sie hörten die Übertragung unseres Funkspiels Leben in dieser Zeit von Erich Kästner und Edmund Nick. Die Personen unseres Spiels waren Schmidt, ein Mensch unserer Zeit. Ein Sprecher, eine Chansonette sowie Stimmen aus dem Volke. Unser Programm ist damit beendet. Wir wünschen Ihnen eine geruhsame Nacht. Und vergessen Sie nicht, Ihre Antenne zu erden.